Höre, Israel. Du ziehst jetzt über den Jordan, um Herr zu werden über Völker, die größer und mächtiger sind, als du, über Städte, die groß und himmelhoch befestigt sind, über ein großes und hochgewachsenes Volk, die Enakiter, die du ja selber kennst und von denen du selbst hast sagen hören. Wer vermag den Enakitern standzuhalten? So wisse denn jetzt, dass es Jahwe, dein Gott, ist, der als verzehrendes Feuer dir voranzieht, er wird sie vertilgen und er wird sie vor dir niederwerfen, so dass du sie rasch aus ihrem Besitze vertreiben und vernichten kannst, wie dir Jahwe verheißen hat. Denke nicht etwa, wenn Jahwe, dein Gott, sie vor dir herjagt, um meiner Rechtbeschaffenheit willen hat mich Jahwe in den Besitz dieses Landes gelangen lassen. Während Jahwe diese Völker vielmehr um ihrer Frevel willen vor dir vertreibt. Nicht um deiner Rechtbeschaffenheit und um deines lauteren Herzens willen gelangst du in den Besitz ihres Landes, sondern Jahwe, dein Gott, vertreibt diese Völker vor dir um ihrer Frevel willen und um die eidliche Zusage zu erfüllen, die Jahwe deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat. So erkenne nun, dass dir Jahwe, dein Gott, dieses schöne Land nicht um deiner Rechtbeschaffenheit willen zum Besitze verleiht, denn du bist ein halsstarriges Volk. Denke daran und vergiss es nicht, wie du Jahwe, deinen Gott, in der Steppe erzürntest. Von dem Tage an, wo du aus Ägypten wegzogst, bis zu eurer Ankunft an diesem Orte zeigtet ihr euch widerspenstig gegen Jahwe. Am Horeb erzürntet ihr Jahwe, und Jahwe wurde über euch so aufgebracht, dass er euch vertilgen wollte. Ich war auf den Berg gestiegen, um die steinernen Tafeln, die Tafeln des Bundes, den Jahwe mit euch geschlossen hatte, in Empfang zu nehmen, und verweilte 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg, ohne Brot zu essen und Wasser zu trinken. Jahwe übergab mir die beiden steinernen Tafeln, die vom Finger Gottes beschrieben waren und alle die Worte enthielten, die Jahwe am Versammlungstag auf dem Berg aus dem Feuer mit euch geredet hatte. Nach Verlauf von 40 Tagen und 40 Nächten übergab mir Jahwe die beiden steinernen Tafeln, die Tafeln mit dem Gesetz. Dann aber sprach Jahwe zu mir, auf! Steige eins von hier hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten weggeführt hast, handelt verderbt. Gar schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe, sie haben sich ein Gussbild verfertigt. Und Jahwe sprach zu mir, ich sehe nun wohl, dass dieses Volk ein halsstarriges Volk ist. So lass mich nun, dass ich sie vertilge und ihren Namen unter dem Himmel auslösche und dich zum Stammvater eines Volkes mache, das stärker und größer ist als dieses. Da machte ich mich auf den Rückweg und stieg vom Berge, der in hellem Feuer stand, hinab mit den beiden Gesetztafeln in meinen beiden Händen. Da sah ich denn wahrhaftig, ihr hattet euch gegen Jahwe, euren Gott, versündigt, hattet euch ein gegossenes Kalb verfertigt und wart sogar schnell von dem Weg abgewichen, den Jahwe euch vorgeschrieben hatte. Da fasste ich die beiden Tafeln, schleuderte sie weg aus meinen beiden Händen und zerschmetterte sie vor euren Augen. Dann aber warf ich mich, wie das erste Mal, 40 Tage und 40 Nächte, ohne Brot zu essen und Wasser zu trinken, vor Jahwe nieder um aller eurer Sünde willen, die ihr begangen hattet, indem ihr tatet, was Jahwe missfiel, so dass es ihn erzürnen musste. Denn mir war bange vor dem Zorn und Grimm, den Jahwe gegen euch hegte, dass er euch vertilgen wollte. Und Jahwe erhörte mich auch diesmal. Auch über Aaron war Jahwe so sehr erzürnt, dass er ihn vertilgen wollte, und ich flehte damals auch für Aaron. Das Denkmal eurer Sünde aber, das ihr verfertigt hattet, das Kalb, nahm ich, verbrannte es und zerstieß und zermalmte es vollständig, bis es zu feinem Staube wurde, diesen Staub warf ich in den Bach, der vom Berge herabfließt. Ferner erzürntet ihr Jahwe zu Tabera, zu Massa und bei den Lustgräubern. Auch als euch Jahwe von Kadesbarnea entsandte, indem er gebot, zieht hinauf und nehmt das Land ein, das ich euch verliehen habe, zeigtet ihr euch widerspenstig gegen den Befehl Jahwes, eures Gottes, und wolltet ihm nicht vertrauen, noch auf seine Stimme hören. Widerspenstig habt ihr euch gegen Jahwe gezeigt, seitdem ich euch kenne. Als ich nun die 40 Tage und 40 Nächte, die ich mich niederwarf, vor Jahwe lag, weil Jahwe gedroht hatte, euch vertilgen zu wollen, da betete ich zu Jahwe und sprach, O Herr, Jahwe, verdirb dein Volk und dein Eigentum nicht, dass du durch deine große Macht erlöst, dass du mit starker Hand auf Ägypten weggeführt hast. Denke an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Jakob. Kehre dich nicht an die Halsstarrigkeit seines Volks, an seine Bosheit und seine Sünde, damit man in dem Land, aus dem du uns weggeführt hast, nicht sagen könne, weil Jahwe nicht imstande war, sie in das Land zu bringen, das er ihnen verheißen hatte, und weil er sie hasste, hat er sie weggeführt, um sie in der Steppe umkommen zu lassen. Sie sind ja dein Volk und dein Eigentum, das du mit deiner großen Kraft und deinem ausgereckten Arm hinweggeführt hast.